19. Kapitel. Verletzende Worte und hasserfüllte Taten. Wie entsteht politische Gewalt? Ekel als politische Taktik. Im Jahre 2016 nannten AfD-Anhänger in Blogs und Foren Sigmar Gabriel das Schweinchen, Cem Özdemir Kümmellümmel, Claudia Roth Warzenschwein und Angela Merkel die Kanzlerschlange. Die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri sprach in einer Neujahrsansprache von einem friedlichen Gestern und kontrastierte es mit der heutigen Zeit, in der Frauen und Mädchen massenhaft sexuell belästigt und vergewaltigt würden. André Poggenburg nannte Linke Wucherungen am Volkskörper, was einen Einblick in seine Literaturquellen eröffnet. Der reaktionäre Kulturhistoriker Oswald Spengler hat schon im Jahr 1924 Parteien als Schwärme von Parasiten am Körper des Reiches bezeichnet. Wie der Historiker Volker Weiß zeigt, entspringt das Gedankengut und Vokabular der neuen Rechten, von denen Teile der AfD beeinflusst sind, aus den Schriften des Schweizer Publizisten Armin Mohler, der lange Zeit Ernst Jüngers Privatsekretär war, und anderen Vertretern der konservativen Revolution, deren Themen immer wieder um Macht durch Autorität, Loyalität zum Volk und um Reinheit kreisen. Die politischen Feinde sind wie unreine Tiere, sie praktizieren unreinen Sex und haben eine unreine Gesinnung. Diese Taktik hat auch Trump in seinem Wahlkampf angewendet. Während der Vorwahlen urteilte er über seinen republikanischen Konkurrenten John Kasich: Es ist widerlich, wie er ist. Wollt ihr so jemanden zum Präsidenten? Als im Hauptwahlkampf Hillary Clinton in der Pause einer Debatte auf die Toilette ging, sagte Trump: Ich weiß, wohin sie geht. Es ist ekelhaft. Ich möchte nicht darüber sprechen. Und nachdem die damalige Fox-Journalistin Megyn Kelly ihn in einem Interview unter Druck gesetzt hatte, meinte Trump danach: Blut floss aus ihren Augen und überall sonst heraus.